bringen mir Glück im Voraus. Im späten Abendleuchten seh ich der Liebsten Haus. Glocken erklingen zur Feier, wenn jetzt der Tag von uns geht. Ein leichter Nebel schleiert über den See vor mir weht. Ja, die Liebe wich. O Liebe, Hermann, o Liebe, zu meiner Liebsten bring mich. Klingen zur Feier, wenn jetzt der Tag von uns geht. Ein leichter Nebel schleiert über den See vor mir weht. O Liebe, ja, die Liebe wich. O Liebe, Hermann, o Liebe, zu meiner Liebsten bring mich.